Hallo, wie geht? Hallo, wie geht? Das ist unser erster Podcast. Juhu. Bisher gibt es noch keinen Namen. Kein aber Konzept, wenn keine ihr, Themen. Keine Themen. Aber wenn ihr das hört, dann haben wir schon einen Namen, dann hatten wir auch schon ein Thema. Und es wird bestimmt alles ganz toll. Wer sind wir eigentlich? Ach so, ja, ich bin Lena. Ich bin Witty. Wow. Krank. Ja, jeder, der das hört, wird uns wahrscheinlich auf Twitter folgen, würde ich schätzen. Finde ich gut. Sehr gut. Und dadurch schon ein paar Hintergrundinfos haben, vermutlich. Ich mag Füller. Du magst Twitter, ich mag Twitter. Ach, Füller. Ich hab Füller, Twitter, ja. Und Twitter aber auch. Beides auch sehr, sehr geil kombinierbar. Das ist richtig. Ja, du magst Füller. Ich habe nicht so ein Catch-Ding, was ich mag. Ich mag Twitter, ich mag das Internet. Ist auch gut. Möchtest du erklären, was wir jetzt hier tun werden? Ja, also nachdem wir kein Thema haben und auch keine Ideen, haben wir uns überlegt, wir machen jetzt einfach die Augen zu und assoziieren so eine Runde. Einer beginnt ein Wort zu sagen und der andere sagt so spontan, was ihm dazu einfällt. Und so ein paar Mal hin und her und dann gucken wir mal, was sich daraus ergibt und ob wir da was Gutes dazu quatschen können. Genau. Hast du die Augen zu, frage ich mich. Ich habe die Augen sowas von zu. Ich habe die Augen auch zu. Perfekt. Ihr könnt ja auch alle die Augen zumachen. Genau. Bisschen assoziieren mit uns. Ist wie eine kleine Traumreise jetzt. Ja. Oder eine kleine Therapie. Oder eine Therapie. Ich sage mal als erstes Stichwort Tee. Tee. Dazu sage ich Entspannung. Meditation. Yoga. Sport. Blöd. Blöd. Tasse. Kaffee. Bitter. Das Leben. Okay, Stichwort Entspannung. Wie entspannst du dich? Wie ich mich entspanne? Ja. Gute Frage. Ich bin so ein Mensch, ich gucke sehr gerne Serien. Mhm. Und das auch sehr intensiv. Ich würde sagen, das ist so das, was ich mache, um mich zu entspannen. Also, geil. Ich wüsste nicht, was ich sonst so tue in meinem Leben. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich entspanne. Das ist so bewusstes Entspannen mache ich eigentlich gar nicht. Also so, was wir gesagt haben, so Yoga oder Meditation, ja, ja. Dann nimmt man sich ja wirklich die Zeit und sagt so, jetzt lass mich mal gut gehen. Mhm. Für mich ist entspannend, nach Hause zu kommen, so nach dem Tag, wenn so Arbeit oder Uni geschafft ist. Da fühlt sich einfach schon entspannt an, dann einfach zu Hause zu sein, vielleicht was zu kochen, was zu essen. Findest du Kochen entspannt? Ja, ich finde Kochen entspannend, wenn die Küche schon sauber ist. Okay. Küche aufräumen, mega stressig, vor allem, wenn ich kochen will. Und es gibt ja nämlich immer zwei Sachen, die halten mich vom Kochen ab. Entweder die Küche ist dreckig oder ich habe Hunger. Verstehe ich, aber du musst ja danach auch aufräumen. Das ist immer so der Faktor, der mich nervt. Ja, aber ich habe mit meiner Freundin so die Abmachung, ich koche immer und sie räumt danach immer die Küche auf. Ja, das ist praktisch. Also es ist fair geteilt. Das ist wirklich praktisch. Ja. Ja, und Serien schauen mache ich auch, aber ich finde es eher nicht entspannend. Es ist ein bisschen anstrengend, mich zu konzentrieren. Ja, also das finde ich nur bei Filmen. Ich kann mich überhaupt nicht auf Filme konzentrieren. Ja, so geht's mir aber auch, ne? Was mega bescheuert ist, weil so ein Standardfilm geht nicht mal 2 Stunden. Wenn man aber Serien schaut, guckt man mehrere Folgen, die je 45 Minuten dauern. Ja. Da kommt man so schnell über 2 Stunden. Das ist so bescheuert eigentlich. Aber bei Filmen ist bei mir vorbei. Eigentlich voll unlogisch, oder? Voll. Aber mir geht's genauso mit den Filmen, also. Da muss ich mich wirklich überwinden. Ja, irgendwie schon. Ich habe auch der letzte Film, den ich geschaut habe, das war vorgestern Abend, und der war so lang, ich konnte mich da irgendwann gar nicht mehr drauf konzentrieren und fand deswegen auch diesen Plot-Twist am Ende überhaupt nicht gut. Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, bei Filmen schlafe ich auch viel eher ein als bei einer Serie. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war Hateful Eight und der war auch so lang. Und der war auch ziemlich langweilig, muss ich sagen. Hat mich nicht abgeholt. Ja. Da war es schon. Ich wollte schon immer wieder abbrechen. Ich hatte keinen Bock mehr irgendwie. Ah, das geht aber auch nicht. Filme oder Serien abbrechen, okay, aber Filme abbrechen oder auch ein Buch einfach aufhören zu lesen, das kann ich nicht. Echt? Ich kann es nicht zu Ende bringen, bei mir ist genau andersrum. Echt? Nee, also selbst wenn ich es scheiße finde, dann gucke ich halt mit Hass weiter, aber auf jeden Fall zu Ende. Nee. Also Filme breche ich jetzt auch selten, aber bei Büchern, weiß ich nicht, die schleichen sich so aus. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Ich habe ja auch bestimmt 3 angefangene Bücher rumliegen, aber ich weiß, dass ich sie irgendwann zu Ende lesen werde. Irgendwann. Das ist jetzt wirklich sehr gelehnt, aber ich würde die nicht einfach aufhören irgendwie. Hm. Ja, ich wünschte, ich könnte mehr Bücher zu Ende lesen. Ich finde, das ist auch immer ein sehr geiles Gefühl, wenn man irgendwie sowas abgeschlossen hat und dann stellt man es zurück ins Regal und dann schaut man sich an und so, ja, geil, ich weiß, was da drin steht. Ja, findest du? Ja, aber vielleicht auch, weil es für mich so was Besonderes ist, es abzuschließen, dass es dann ein Erfolgserlebnis gleich wird. Ich bin immer so traurig, wenn Bücher vorbei sind. Also kommt natürlich darauf an, was für eins, aber meistens, also es ist ja schon ein bisschen intensiver mit den Charakteren als bei Serien, weil irgendwie durch die Beschreibungen und die Innenansicht lernst du sie schon besser kennen. Ich bin immer richtig traurig. Ich glaube, ich habe irgendwie, keine Ahnung, Verlustängste oder so, aber das finde ich bei Büchern immer richtig schlimm, wenn die vorbei sind. Und bei Serien bist du nicht traurig? Schon, aber da dauert es ja meistens doch ein bisschen länger, bis man da durch ist. Und dann, seit Netflix gibt es ja eh für jede Serie dann nochmal 3 Staffeln obendrauf, weil es gerade so gehypt ist. Ja. Da ist es dann eher so, dass man irgendwann froh ist, wenn es vorbei ist. Was ist deine Lieblingsserie? Meine Lieblingsserie, das ist schwierig. Serien ist eigentlich voll das gute Thema. Ja. Das kann ich immer nicht so ganz genau sagen. Ich fand, das habe ich jetzt gerade erst geschaut, Haus des Geldes, sehr, sehr gut. Davon habe ich schon viel gehört, aber noch nie geschaut. Das ist wirklich unfassbar gut, musst du wirklich gucken. Okay. Ich habe da jetzt schon mehrere Leute mit angesteckt und ich habe das wirklich vorletzte Woche, glaube ich, Samstagmorgen angefangen, war Sonntagabend fertig. Ich habe nichts anderes gemacht, wirklich gar nichts. Ich habe gegessen und geschlafen, das war's, aber ja, die war sehr gut. Klingt nach einem entspannten Wochenende auf jeden Fall. Voll. Also es war auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, weil meine Augen taten einfach weh. Ja, ja. Am Sonntag. Das war dieses, meine Oma hat früher mal gesagt, wenn ich zu viel fernsehe, dann werden die Augen viereckig. Genauso hat sie es einfach angefühlt, 1:1. Ja, kenne ich diesen Spruch von meiner Oma auch. Ja, ja. Genauso wie, geh nicht zu nah an den Fernseher und so. Ja. Ich überlege gerade, was für Serien sind denn noch gut. Ich war früher, mittlerweile nicht mehr, aber früher sehr, sehr großer Fan von Supernatural. Das läuft ja, glaube ich, sogar immer noch in der 3-millionsten Staffel. Habe ich noch nie geguckt, muss ich zugeben. Ist anfangs cool, aber verliert sich dann ein bisschen, weil ich finde, Serien mit über 10 Staffeln, das ist einfach zu viel. Ja, das stimmt. Ich bin großer Fan von Friends. Auch nie so drin gewesen. Okay. das ist immer dieses, man schaut 3000 Serien, wenn man dann gefragt wird, fällt einem nichts da ein. Ne? Das ist so wie früher bei den Freundebüchern. Ich habe immer richtig lange gebraucht, um Freundebücher zurückzugeben, weil mir nichts eingefallen ist. Das ist eine Serie, da wirst du auch nicht drin gewesen sein. Gilmore Girls fand ich sehr, sehr schön. Nee, auch nicht. Habe ich halt früher mit meiner Mutter zusammengeschaut. Ich glaube, das ist dann auch eher so nostalgisch begründet. Ja. Mit meiner Schwester habe ich früher in ihrer Teenie-Zeit, meine Schwester ist 10 Jahre älter als ich, immer OC California geschaut. Ja, das kenne ich auch so aus dem Free-TV noch. Genau, ja. Aber auch nie wirklich geschaut. Nee. Auch nie geschaut? Okay, alles klar. Jetzt wird es schwierig gerade. Jetzt wird es schwierig. Ja, Pokémon habe ich geschaut als Kind. Was hast du geschaut? Pokémon. Pokémon, das habe ich nie so aktiv geschaut, tatsächlich. Power auf. Also mein Cousin hat das immer geschaut, als wir zusammen bei meiner Oma waren. Da habe ich dann immer mitgeguckt und fand es auch cool. Aber irgendwie habe ich... sorry. Kein Hört man Problem. Das gerade? Weiß ich nicht. Was? Ich höre dich. Okay, sorry, weil ich ist gerade aus Versehen was angegangen. Das nervt mich, wenn man auf Netflix geht. Geht meistens so ein direkt Autoplay. Los. Das muss man sofort beschmissen werden als Konsument, damit man sich überhaupt nicht entscheiden muss. Ja. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Ich wollte nämlich Sherlock ist sehr, sehr gut. Ja, das habe ich nicht zu Ende geschaut tatsächlich. Ne? Ich habe die ersten 3 Staffeln gesehen. Ja. Und gerade als die vierte rauskam, war ich mit meiner Freundin im Urlaub in England. Und da wollten wir uns, das haben wir dann auch angefangen zu schauen, konnte man ja über BBC streamen. Ja. Und dann haben wir aber nie fortgesetzt. Und jetzt habe ich schon wieder alles vergessen und ich kann es nicht mehr jetzt angucken. Also ich müsste wieder von vorne angucken. Ja, dann guck es halt nochmal von vorne an, weil das ist echt gut. Ja, aber die Folgen sind ja sowas wie Filme, die dauern ja 1,5 Stunden. das ist richtig, aber da lohnt sich's irgendwie. Da ist voll okay irgendwie. Ja, mir hat's auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. So, jetzt die ist ja jetzt abgeschlossen, ne? Also das ist zu Ende, oder? Nee, ist, soweit ich weiß, nicht zu Ende. Ach so, okay. Glaube ich zumindest. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da kommt auch noch was. Es kommt ja eigentlich immer noch was, wenn die Serie gut läuft. Ja, stimmt. Ja, meine Lieblingsserie ist, glaube ich, Sopranos. Ja. Hab ich noch nie geschaut. Schaue ich gerade zum zweiten Mal an. Ach so, okay. Also bist du auch jemand, der Sachen öfter schaut, wenn sie gut sind? Ja, ich glaube schon. Okay. Da weiß ich irgendwie, was ich bekomme. Hm? Da muss ich mich nicht auf nichts Neues einlassen. Ja, es ist wirklich so. Man weiß, es ist gut und dann ist es beim zweiten Mal noch genauso gut. Ja, oder vielleicht sogar noch besser, weil man noch mehr auf die Details achten kann und so. Ja, genau, das stimmt. Ansonsten habe ich gerade die vierte Staffel von The Americans geschaut. Kenne ich auch nicht. Ist auch schon beendet, die Serie, aber die letzten zwei Staffeln sind noch nicht auf Netflix Deutschland verfügbar. Okay, ja, das ist schon ein bisschen kritisch. Ja. Was habe ich noch so gesehen in letzter Zeit? Hast du Mad Men gesehen? Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ich finde, das ist eine sehr gute Grundlage, dass wir einfach nichts von dem anderen kennen. Ja, sehr, sehr geiles Gespräch. So klappt es mit diesem Podcast. Ich überlege gerade auch noch, was ich noch alles geschaut habe. Ich würde jetzt nochmal zu Netflix gehen, aber das überfordert mich ein bisschen. Ich habe auch The Affair angefangen auf Amazon. Das kenne ich auch nicht. Habe ich aber auch nicht zu Ende geschaut. Das war eigentlich eine was ganz hältst interessante du Serie. Von so Serien, wo du gerade von Amazon geredet hast, wie Pastewka, also quasi diese deutschen Comedy-Serien, wo alles, was passiert, unangenehm ist? Ich weiß nicht, ich habe das noch nie angeschaut. Ich finde es generell unangenehm. Ja, es ist halt wirklich super unangenehm. Also wenn du so ein Mensch bist, der das überhaupt nicht abkann, so diese unangenehmen Momente, dann würde ich das auch nicht gucken. Aber ja, das fiel mir gerade noch so ein, weil ich hatte letztens Jerks geschaut, das mit Christian Ulm. Und das ist halt auch so, dass da die Leute sich selbst spielen. Das finde ich eigentlich immer ganz witzig, weil irgendwie kennt man die ja alle, so keine Ahnung. Paulina Rudzinski hat da zum Beispiel auch mitgespielt. Und es ist halt schon irgendwie ganz witzig, aber irgendwie hat man es auch schon alles schon mal gesehen. Also man weiß so, das, was jetzt passiert, wird unangenehm. Aber wenn du es nicht gesehen hast, bringt es jetzt auch nichts, drüber zu reden. Ich bin so ein bisschen abgeschreckt von der Kindheit. So Dreierpack oder Hausmeister Krause, das war für mich so deutscher Humor. Und da habe ich mich dann nicht mehr herangetraut jetzt an Pastewka und sowas. Das war schon ein bisschen was anderes, muss ich sagen. Also, okay. Also du findest es gut quasi, würdest du mir empfehlen? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist gut. Das ist jetzt so die andere Sache. Also man kann es gut nebenher schauen. Es sind immer so 20 Minuten pro Folge. Man schmunzelt mal, aber es muss auch nicht sein. Okay. Ich dachte nur, du hast es vielleicht gesehen und dann hätte man jetzt darüber reden können. Aber gut. Nee, vielleicht werde ich mal reingucken. Das ist ein guter Plan. Aber Thema Entspannung. Also ja. Serien und nach Hause kommen hatten wir jetzt. Mhm. Also ich habe immer... Essen auch sehr entspannt. Essen. Ja. Also ich finde, tagsüber essen finde ich ein bisschen stressig. Ja, ja. Also ich esse auch nicht gern mit Leuten zusammen, so kann er so weggehen oder so. Sondern genau, so wirklich dieses Zuhause essen, so ich muss jetzt nichts mehr machen außer essen, ich muss mich nicht mehr bewegen. Ich kann, keine Ahnung, Bauchschmerzen haben, weil ich so viel gegessen habe, ist einfach alles scheißegal. Ich kann mir einfach jetzt was gönnen. Ja, das verstehe ich, weil jetzt bei Essen hatte ich jetzt auch erst so an Essen gehen gedacht, weil das finde ich zum Beispiel extrem stressig. Nee. Auch so zu Weihnachten Familienessen finde ich extrem stressig einfach. Das ist für mich kein entspanntes Essen. Oder auch einfach so feiertagsunabhängig sonntags zu den Großeltern gehen oder so. Genau, ja. Haben wir als Kind immer gemacht. Und dann vor allem so in der Jugendzeit, wo dann mein Schlafrhythmus am Wochenende vielleicht schon so war, dass ich erst um 11 aufgestanden bin. Dann immer sonntags um 12 so als Frühstück den Braten. Genau. So vor sich zu haben und ist einfach nur, oh, ich möchte einfach nur kotzen eigentlich. Ist halt wirklich so, ja. Das habe ich tatsächlich immer noch so ein bisschen. Also ich stehe nicht so spät auf, aber ich frühstücke an freien Tagen schon spät und dann immer an Geburtstagen oder an Weihnachten so um 12 Uhr dieses fette Essen. Das ist echt schwierig. Ja, Sport fandest du doof, hast du gesagt. Ja, das ist richtig. Also ich verstehe auch nicht, wie Leute sagen können, Sport entspannt sie. Irgendwie so joggen gehen, um den Kopf frei zu bekommen. Also absolut nicht mein Mindset. Bin da prinzipiell völlig bei dir. Also ich finde Sport auch sehr doof. Hm. Mach's auch nicht gerne. Ich glaube aber nur, ich habe einfach noch nie den Punkt erreicht, wo ich irgendwie so trainiert war, dass es irgendwie geklappt hat. Ja, das finde ich aber anstrengend, dass man erstmal an so einen Punkt kommen muss. So, weil anfangs ist es wirklich einfach nur tot. Ja, es tut einfach nur weh, ne? Ja. Wenn ich joggen gehe, nach 5 Metern will ich kotzen, wirklich. Es ist furchtbar. Ja. Ich glaube, man muss es irgendwie erstmal richtig anfangen, also auch nicht überfordern und es kontinuierlich machen. Und ich habe das mal ein paar Mal versucht und es hat einfach nicht geklappt, weil ich keine Selbstdisziplin habe. Ja, voll. Deswegen finde ich Sport auch doof. Ich war tatsächlich mal im Fitnessstudio. Ja, ich auch. Ich war aber nicht im Fitnessstudio für 2 Monate. Ich war wirklich 2 Jahre angemeldet und ein Jahr bin ich auch aktiv hingegangen. Ah, okay, aber ich hatte krass. Keinen Spaß daran. Also es trat zu keinem Zeitpunkt so auf, dass ich so dachte, ja cool, jetzt gehe ich zum Sport, voll toll. Okay. Nee, bei mir war auch noch nie so die Begeisterung da. Ich hatte als Kind mal irgendwie ein schlechtes Zeugnis oder so. Und weiß nicht, meine Mama hat dann irgendwie mal gemeint, mich dafür so in Anführungsstrichen bestrafen zu müssen. Und hat gesagt, ich muss jetzt für ein Jahr einen Sport meiner Wahl machen. Ach Gott. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, ja, ich habe irgendwie keinen Bock so zu laufen, ich mache halt Bogenschießen. Okay. So als das, irgendwie, was ich mir vorgestellt habe, das Unanstrengendste. Ja. Und das hat mir tatsächlich auch eigentlich relativ viel Spaß gemacht. Ja, dann ist ja okay. Ja. Also war eigentlich ganz, ganz gut. Weil da musste man, da war man halt nicht so erschöpft, so ausdauermäßig laufen, man hat die ganze Zeit gehechelt, sondern man hat halt eher dann Muskelkater gehabt, aber es war dann okay. Mhm. Ja, in meiner Kindheit habe ich auch relativ viel Sport gemacht, beziehungsweise Sportarten so durchgegangen. Ich dachte, irgendwann finde ich mal eine, die passt. Bin da, womit habe ich denn angefangen? Ich glaube, mit Voltigieren, also Reiten. Mhm. Aber ich hatte richtig Angst vor Pferden, deswegen war das irgendwie unklug. Hat sich auch nicht gelegt dann, die Angst? Nicht wirklich, weil wenn man dann so auf einem Pferd steht, als sehr, sehr kleiner Mensch. Ja, ich war auch mal reiten, ich kenne das Gefühl. Das war furchtbar. Also ich war ja wirklich, ich bin sowieso klein, aber dann als Kind natürlich noch kleiner und dann so ein Riesenpferd und man steht da drauf und es bewegt sich. Nee, das war nicht so meins. Als nächstes kam dann Judo. Oh, das musste ich als Kind auch machen. Ich wurde dazu gezwungen, aber. Gefühlt jedes Kind irgendwie. Jeder sagt, ich habe schon mal Judo gemacht, ja. War auch furchtbar. Ich war auch vor allem grottenschlecht, wirklich. Ja. Dann folgte Ballett. Das fand ich ganz cool. Ich war wieder sehr, sehr schlecht. Aber ich durfte sogar nicht weitermachen, weil ich so Hüftprobleme hatte. Das heißt, das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, durfte ich nicht weitermachen. Ach du Scheiße. Und dann habe ich Handball gespielt, relativ lange. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich gut drin war, denn unsere Mannschaft war wirklich sehr, sehr schlecht. Also, ja, vielleicht war es nur das Umfeld einfach dann. Das war das Umfeld, definitiv. Ja, du konntest nicht aufbauen. Damals konnte ich sogar noch wirklich schnell laufen. Ich glaube, seitdem bin ich nicht mehr gerannt. Aber ich glaube, dann habe ich auch echt aufgegeben mit dem Sport. Nach Handball, das war dann so in der 5., 6. Klasse habe ich dann aufgehört und seitdem so war vorbei mit Sport. Ja, so einen Mannschaftssport habe ich noch nie gemacht. Das ist vielleicht nochmal was anderes da. Ich finde es relativ anstrengend, weil da hast du ja oft auch so Spiele oder halt Wettkämpfe. Ja, genau. Und dann hängt auch oft viel von dir ab. Und das finde ich immer schwierig, wenn man dann dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass was schief geht. So. Ja, okay, das ist natürlich dann auch stressig. Und wenn man sich nicht mit den Leuten versteht, ist dann sowieso blöd. Das ist dann sowieso blöd, ja. Ja, also Sport entspannt uns nicht so wirklich, kann man sagen, oder? Nee. Also sowas wie Yoga oder so habe ich auch nie versucht. Yoga habe ich einmal gemacht. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Also ich hatte dann auch halt einfach so einen Kurs gemacht, jetzt nicht von der Uni, weil da waren schon die Anmeldefristen wie immer vorbei. Ja, ja. Sondern einfach so in so einer privaten Yogaschule. Und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es war bei mir nicht so esoterisch, sondern es war halt eher ein bisschen sportlicher aufgezogen. Ja, das finde ich schon besser. Ja. Nee, also dann so stundenlang irgendwie so Berührungsmusik oder sowas, so wie man sich es vielleicht vorstellt, war es halt überhaupt nicht, sondern man hat dann einfach diese Übungen gemacht, die relativ anstrengend waren, wo man aber auch jemanden hatte, der einem zuguckt. Das fand ich ganz wichtig, weil ich kann selber nicht einschätzen, ob ich jetzt diese Übung richtig mache, ob mein Rücken gerade ist oder so, keine Ahnung. Und dann am Ende war nochmal so 5 Minuten Augen zumachen, entspannen. Und es war eigentlich ganz cool. Ich habe es dann nicht weitergemacht, weil es halt relativ teuer war in dieser privaten Schule. Ja, Yoga ist, glaube ich, auch relativ teuer generell, ne? Ja. Ich habe es mal zu Hause auch versucht, mit so YouTube-Videos nachzumachen, aber ich habe halt einfach gar kein Gefühl, ob ich es richtig mache, und dann macht es auch keinen Spaß so wirklich. Ja, dann macht es keinen Spaß, dann hat man hinterher vielleicht noch Schmerzen, wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Das ist, glaube ich, dann immer nicht so gut. Und man hat auch nicht den Druck, das jetzt einfach weiterzumachen. Also wenn man halt einfach mal sagt, so, ich habe jetzt gerade keinen Bock, dann kann man einfach aufhören. Und wenn man halt in so einem Kurs drin ist mit anderen Leuten, ja, dann muss man halt einfach weitermachen. Ja. Okay, Stichwort Meditation, schon mal gemacht? Ich glaube nicht bewusst. Vielleicht mal bei irgendwelchen Schulveranstaltungen früher, bei irgendwelchen Thementagen, wo sowas mal gemacht wurde, kann ich mir gut vorstellen. Oder im Sportunterricht mal, aber nie von mir aus, dass ich dachte, ich meditiere jetzt. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht. Ja? So jeden Tag 10 Minuten. Und bringt das was oder hast du aufgehört, weil es nichts bringt? Ja, ich habe aufgehört, weil es auch relativ anstrengend ist. Ja? Okay. Aber es war schon ganz schön, glaube ich. Man kann es halt schwierig so festmachen, den Erfolg dessen. So, es war jetzt nicht so, dass mein Kopf komplett klar war und ich einfach den ganzen Tag gerockt habe. Ja. Aber ich habe schon manchmal dann auch gemerkt, ich habe jetzt das Bedürfnis irgendwie, mich da mal zurückzuziehen. Habe es also mit so einer App gemacht, die man es halt macht als Digital Native. So eine angenehme Stimme. Aber es war jetzt auch nicht die Erleuchtung. Weiß auch nicht. Was haben wir noch gesagt? Mit Tee haben wir angefangen. Mit Tee haben wir angefangen, stimmt. Beuteltee oder losen Tee? Kommt voll drauf an bei mir. Also ich trinke prinzipiell eigentlich jeden Tee. Ja, ich auch. Ich trinke jetzt erstmal meinen Tee. Das ist gut. Was ich allerdings nicht trinke, ist Früchtetee. Ich auch nicht. Ich finde, Früchtetee ist das ekligste, was es gibt. Voll. Vor allem, ich habe das Gefühl, wenn ich Tee trinke, möchte ich irgendwas Gutes für mich tun, irgendwas Gesundes. Und Früchtetee hat für mich einfach keine Wirkung. Das ist einfach so, ja, kann ich auch Eistee trinken, gefühlt. Also. Ja, wahrscheinlich nicht ganz, aber. Nee. Und es schmeckt halt auch nicht. So dieser rote Früchtetee, so, keine Ahnung, Waldbeere oder so. Der erinnert mich immer an Kindergarten oder Jugendherberge. Ja, ja. Voll. So eklig. Voll Jugendherberge, ja. Ja, ganz schlimm, nee. Ich trinke am liebsten grünen Tee, glaube ich. Ja, grüner Tee ist echt lecker. Obwohl ich den auch dann lieber mit irgendwas aromatisiert trinke. Irgendwie so Mango, Zitrone oder so. Weil nur grünen Tee, das ist nicht ganz so meins. Ich habe von Marina. Die hat mich besucht, die hat mir 3 verschiedene Teesorten gebracht. Hm. Unter anderem grüner Tee mit Aroma grüne Traube. Okay. Und das ist sehr, sehr, sehr, sehr geil. Das habe ich noch nie gehört. Also es riecht furchtbar süß, aber es schmeckt nicht süß. Es schmeckt eigentlich so ganz mild. Und was habe ich noch? Ich habe noch Japan-Kirsche, heißt das. Mhm. Auch ein grüner Tee. Der ist auch sehr lecker. Also ich trinke sehr gerne Ingwer-Tee, also so Ingwer, Zitrone oder auch nur Ingwer. Erstens bilde ich mir ein, dass es super gesund ist und ich nie wieder krank werde. Mhm. Und zweitens finde ich es auch irgendwie echt lecker. Also viele finden es ja auch wirklich eklig. Also die meisten, die ich kenne, finden Ingwer eigentlich eklig, aber... Ja, noch nie so wirklich probiert oder auch noch nicht als Teeform. Machst du dann so mit richtigem Ingwer rein und richtige Zitrone oder hast du einen Beutel? Prinzipiell ja, also wenn ich nur so Ingwer trinken will, dann einfach Ingwer klein schneiden, mit Wasser aufgießen. Mhm. Oder halt, keine Ahnung, von Teekannen oder so, irgendwie Ingwer-Zitrone-Tee halt im Beutel. Schmeckt auch gut. Okay. Ob es so gesund ist wie richtiger Ingwer, weiß ich jetzt nicht, aber schmeckt nicht. Gut. Wahrscheinlich nicht, nee. Ja, aber Tee auch sehr entspannende Sache, muss ich echt sagen. Voll. Also, wie bist du da so eingestellt? Kaffee und Tee oder nur Tee oder? Nee, bei mir nur Tee. Mir schmeckt Kaffee nicht, überhaupt nicht. Und ich sehe es halt auch nicht ein, dass ich dann in dieses bittere Getränk irgendwie so viel Milch und Zucker reinschütte, bis es gar nicht mehr nach dem schmeckt, was es eigentlich ist, nur damit ich es konsumieren kann. Ja, ja. Ich brauche auch morgens nichts zum Wachwerden oder so. Trinke auch morgens keinen Tee, wenn ich nicht gerade mir die Zeit nehme zum Frühstücken oder so. So, ich weiß nicht, gehe halt einfach müde los. Irgendwann wache ich schon auf. Ja, also ich bezweifle auch, dass Kaffee was bringt. Ja, manche sind ja regelrecht süchtig danach. Ja, also ich habe auch jahrelang Kaffee getrunken. Mhm. Und es ist ja auch süchtig machen, ne? Ist ja klar. Ja. Ich hatte zum Beispiel mal, da waren wir nämlich damals auf Abifahrt in Spanien in einem super ranzigen Hotel. Und übrigens war Hustensaft Jünglinge auf seiner Abifahrt im gleichen Hotel, wollte ich kurz mal anmerken. Kleine Fun Fact. Ja. und da gab es halt nur richtig ekligen Kaffee. Ich dachte so, nee, dann trinke ich lieber gar keinen. Mhm. Und wirklich nach diesen 7 Tagen, ich hatte so Kopfschmerzen. Und dann waren wir irgendwann in der Innenstadt und ich habe einen schönen Kaffee getrunken und dann war es weg. Und habe ich gedacht, krass, da ist man Scheiße. Echt schon abhängig nach. Aber dann letztes Jahr habe ich irgendwann einfach aufgehört tatsächlich. Und es fehlt einem auch nicht. Es ist jetzt nicht, dass ich denke, boah, ich bin jetzt viel müder morgens, überhaupt nicht. Also deswegen gehe ich davon aus, dass es eigentlich gar nichts bringt. Ich habe halt immer meine Mama als Kind gesehen, die immer relativ viel Kaffee getrunken hat. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, das finde ich voll blöd. Ich will gar nicht so sein, weil ich hatte den Eindruck, sie kann halt ohne Kaffee gar nicht mehr leben. So morgens 2 Tassen Kaffee und tagsüber Kaffee. Und dann dachte ich mir, nee, da fange ich irgendwie gar nicht damit an. Ja, okay, weil sonst ist ja meistens eher so, dass Kinder denken, oh cool, die trinken voll viel Kaffee, deswegen trinke ich auch Kaffee. Stimmt, ja, die wollen es nachmachen dann. Weil ich finde auch, Kaffee schmeckt nicht. Also man muss sich Kaffee reinzwingen und dann gewöhnt man sich dran, dann findet man es lecker. Ich glaube, niemand auf dieser Welt hat einen Kaffee getrunken und dachte, boah, voll lecker, das trinke ich jetzt immer. Das ist wirklich einfach so eine Reinwirksache. Finde ich genauso wie grüner Tee. Also ich finde, grüner Tee ist prinzipiell gar nicht lecker. Und dann trinkt man ihn und ist gesund und dann gewöhnt man sich dran und denkt, ja, cool, grüner Tee. Aber doch, ich finde grünen Tee schon ganz lecker. Echt? Mhm. Aber ich habe den gleichen Gedanken über Alkohol. So bei Bier oder so, dachte ich mir als Kind auch immer, das trinken die doch nur, weil die es jetzt schon gewöhnt sind. Ja. Das schmeckt da eigentlich mega scheiße, das schmeckt einfach nur bitter. Ist eigentlich wirklich so. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich Bier anfangs lecker fand. Mittlerweile finde ich es lecker. Ich denke so, ja, lecker Bier, aber ich weiß gar nicht, ob man das anfangs auch dachte. Oder ob man es einfach nur damals, keine Ahnung, mit 14, 15, 16 getrunken hat, weil man dachte, ja, ist cool, ich muss jetzt Bier trinken. Ja. Ja, vielleicht ist es einfach generell so, man gewöhnt sich einfach an alles. Ja, man gewöhnt sich einfach an alles. Man findet eigentlich alles voll eklig, aber man gewöhnt sich an. Ja, vielleicht ist das so mit diesem Podcast auch, dass die Leute auch dran gewöhnen jetzt. ja. Wenn jetzt überhaupt noch jemand zuhört, wie lange nehmen wir schon auf? 35 Minuten. Das ist eine gute Länge für den ersten Podcast, würde ich sagen. Prinzipiell ja, weil... Was haben wir denn? Haben wir noch irgendeinen offenen Assoziationspunkt? Einen offenen Assoziationspunkt. Was hatten wir denn alles? Es ging mit Tee los. Entspannung, ja. Meditation. Aber wieso? Ich packe meinen Koffer. Stimmt. Yoga. Sport. Blöd. Nee. Also irgendwo war noch Entspannung, oder? Stimmt. Ja, Tee, Entspannung. Tee, Entspannung. Und dann habe ich gesagt Meditation. Du hast Yoga, Sport, blöd. Was habe ich auf blöd gesagt? Ich weiß es nicht. Da ist mir lange nichts eingefallen. Aber du hast irgendwas gesagt. Blöd, was finde ich denn blöd? Tasse habe ich gesagt, genau. Tasse? Ja, weil mir gestern meine Tasse runtergefallen ist. Ah. Meine Lieblingstasse, voll mit Tee auch. Und dann halber Liter Tee am Boden und Tasse in 1000 Teilen. Deswegen habe ich gesagt, blöd. Ach so. Stimmt. Dann hatte ich auf Tasse, glaube ich, Kaffee gesagt. Genau, Kaffee habe ich bitter gesagt und du hast Leben gesagt. Ja, ein wunderbar. Würdiger Abschluss dieser Assoziationskette auf jeden Fall. Wie sie im Buche steht. Ach so, du hast gestern einen Stream gemacht, richtig? Genau, richtig. Und dann direkt begonnen mit dem Tee. War richtig mystisch. Oh je. Hatte ich einen Ausschnitt von gesehen. Wie bitte? Hatte ich gestern einen Ausschnitt von gesehen. Mit Bene war das, richtig? Genau, mit Bene. War sehr, sehr nett. Das ist doch schön. Ja. Also das hast du gestern anscheinend am 1. Mai gemacht. So. Richtig, genau. Ich war zu Hause, hab gespielt, Videospiele und eine Pizza habe ich nicht gegessen, die habe ich heute gemacht. Aber ansonsten war es sehr entspannt, ja. Ja, entspannt auf jeden Fall. Entspannung einfach. Einfach mal entspannen am Feiertag. Auf jeden Fall. Das sollte man machen. Ich war wandern, das war nicht so entspannt. Oh mein Gott, das ist ja fast Sport. Es war auch wirklich anstrengend. Ich habe tatsächlich Muskelkater heute. Das ist fast ein bisschen traurig, aber wir sind auch viel gelaufen, glaube ich. Wie weit? Mein Handy sagt, Moment, ich schaue nochmal. Das Handy weiß es ja immer besser. Mein Handy sagt 19 Kilometer. Oh ja, das ist beachtlich. Hast du gute Wanderschuhe, oder? Nö, einfach Sneaker. War ja eine sogenannte Maiwanderung mit Bier und Bollerwagen. Ach so. Jeder dachte, ich dachte gerade irgendwie an so schön im Wald oder so, aber. Nee, voll nicht. Also Wandern ist eigentlich. Ich hasse Wandern. Ich finde Gehen blöd. Es geht. Wow. Ich finde, wenn man Musik hört und dann merkt man gar nicht, dass man geht, dann finde ich es eigentlich ganz entspannt. Ja, doch. Also auf jeden Fall Musik dabei, sonst ist es richtig langweilig. Ja, aber ich finde Gehen einfach schlimm. Ich finde es einfach langweilig. Hörst du Podcasts? Ob ich Podcasts höre? Ja. Natürlich. Natürlich. Obwohl gar nicht so viele. Also ich glaube, eigentlich sogar relativ wenig. Also ich höre halt natürlich Creamspeak. Creamspeak. Shoutout. Ich höre Radio Nukular, hatten wir ja schon mal drüber geredet. Ja, habe ich noch nie ist gehört. Wirklich große Empfehlung. Es ist wirklich unfassbar witzig. Und wie gesagt, der Mädchen-Podcast ist mein Favorit. Okay, ich werde es mir mal reinziehen. 5-6 Stunden noch. ist wirklich eine Hausnummer, aber wenn man sich mal so vornimmt und das auf ein paar Tage verteilt, auf irgendwelchen Bahnfahrten oder so, ist halt echt cool. Mhm. Und das war es eigentlich fast schon mit den Podcasts, die ich höre. Okay. Ich habe, obwohl im Autokino höre ich auch noch, das ist auch von dem einen Typ von Radio Nukular, Max. Und ich weiß nicht, kennst du Chris Nanu? Von Prosecco Laune. Von Prosecco, ja, Prosecco Laune hören wir natürlich auch beide mit Marek und Chris. Ja, ich höre Podcasts immer zum Einschlafen, also auch wieder Stichwort Entspannung eigentlich. Mhm. So, ich mache es immer so, ich zoome mir immer einen Podcast aus und dann mache ich Timer auf 60 Minuten. Ja. Und am nächsten Abend stelle ich einfach dahin zurück, wo ich mich zuletzt erinnern kann. Das ist eine gute Möglichkeit. Aber das kriegst du hin, dabei einzuschlafen? Weil manchmal finde ich, wenn es dann halt wirklich witzig ist oder interessant, dann will ich eher so zuhören. Ja, doch, es klappt irgendwie ganz gut. Aber es ist wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache, weil ich das schon relativ lange jetzt mache. Aber das ist, glaube ich, irgendwie besser, als meinen eigenen Gedanken zu lauschen. Das so, ist traurig. du musst sterben, warum? Okay. Dann lieber irgendwie Podcast hören. Ich bin da so eher Team Hörbuch. Also irgendwas, was ich auch eh schon kenne. Keine Ahnung, Harry Potter, erste Teil. Ah, okay. Ja, aber Hörbuch wollte ich nämlich gerade sagen, da würde ich vielleicht Probleme haben. Ja, und wenn man da muss man ja besser aufpassen. Würde ich sagen. Ja, wenn man es schon kennt, ist natürlich egal. Da kann man auch mal 20 Minuten überspringen oder so, dann ist egal. Eben. Aber beim Podcast habe ich halt so, wenn ich halt jetzt das nicht minutengenau treffe, dann ist es ja meistens jetzt auch nicht so der große Verlust. Ja, wenn ich zurückspule. Hörst aber du denn genau. auch viele Hörbücher höre ich nicht, nee. Ach so, okay. Ja, ich das eigentlich auch gar nicht so aktiv. Wie gesagt, Harry Potter finde ich ist einfach ne, ein Klassiker an Hörbüchern. Höre ich aber auch nur zum Einschlafen, weil ich würde mich niemals einfach so hinsetzen in mein Zimmer und jetzt ein Hörbuch hören. Ja, das kann man, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich. Ne? So dieses, man hat nichts in den Händen und nichts vor den Augen. Das ist ja irgendwie, das geht ja gar nicht. Das ist so schlimm, also wie oft man einfach sein Handy hochnimmt und dann nochmal auf Twitter geht oder so, dann höre ich dann sowieso schon gar nicht mehr zu. Und was genau, das hatte ich gehört, ich glaube um Weihnachten rum, weiß nicht, ob dir das was sagt, Ich bin dann mal weg von Habe Kerkeling. Ja, mir sagt der Buchtitel was, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ist eigentlich ganz cool, das Buch hatte ich meinem Vater mal vor Jahren zu Weihnachten geschenkt. Da geht es darum, dass Habe Kerkeling irgendwann, ich weiß gar nicht wann, 2000 irgendwas, den Jakobsweg bestritten hat. Und das ist halt, weißt du, eigentlich so voll nicht mein Thema, ist Wandern, Religion, so absolut nicht meins, aber voll interessant. Also so tagebuchmäßig und halt wirklich, was der erlebt hat, das war eigentlich echt ganz cool, muss ich sagen. Aber wie gesagt, zum Einschlafen halt nicht, weil dann wird es ja zuhören, ne? Ja. Eher was so für Bahnfahrten. Oder einfach dann zum Lesen. Oder zum Lesen, ja. Ja, wollen wir es belassen für heute? Ich denke, das war auch erstmal gut für den Einstieg. Gab zwar kein Thema, aber... Doch, das Thema war jetzt Entspannung, würde ich sagen. Ja, das Thema war eigentlich schon Entspannung. Konnte man schon alles auf Entspannung zurückführen. Und dieser Podcast ist ja auch zur Entspannung da. Ja, natürlich, natürlich. Sollen sich die Leute zum Einschlafen anmachen. Genau, zurücklehnen, schön ein Teechen trinken noch. Genau, Augen zu. Anhören. Einfach mal assoziieren dann auch. Einfach mal nicht auf Twitter sein. Ja, genau, einfach mal Detox. Genau, ein bisschen Detox, 40 Minuten Detox. Ja, für die Seele. Ja, muss auch mal sein. Ja, dann dir vielen Dank fürs Gespräch, euch vielen Dank fürs Zuhören. Kann ich nur beides genauso sagen. Also danke fürs Gespräch, danke fürs Zuhören. Hoffentlich bis jetzt. Man weiß ja nicht, wer bis jetzt durchgehalten hat. Ja, gebt uns auf jeden Fall Feedback, wie es euch gefallen hat, was ihr euch für die Zukunft wünscht. Ja, aber wenn ihr, also ruhig ehrlich sein und wenn es mir nicht gefällt, schreibe ich einen sehr langen Tweet darüber, dass ich Neider hasse. Aber ja, bitte ehrlich sein, Feedback geben. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Macht's bis dahin sehr gut. Lasst euch gut gehen. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Ciao.